alten Kameraden vom deutschen Fliegerkorps. Wir fürchten keine Barrikaden, wir schwingen uns empor. Wenn die Propeller brausen, gibt es nur eins, den Sieg. Wenn Stürme uns zerzausen, das ist für uns Musik. Wir deutschen Piloten starten für des Vaterlandes Heil. Den Kampfgeist wir bewahren für des Vaterlandes Heil. Wir werden nie verrosten, wir fliegen wie ein Pfeil. Einmal die Sekunde, sie kommt erbarmungslos. Da fliegst du deine letzte Runde, das ist des Fliegers los. Dann wirst du nie mehr starten, mein guter Kamerad. Es senken sich Standarten, mein guter Kamerad. Wir deutschen Piloten starten für des Vaterlandes Heil. Den Kampfgeist wir bewahren für des Vaterlandes Heil. Wir werden nie verrosten, wir fliegen wie ein Pfeil.